uns bitten und betteln und schmeicheln und streicheln wie ich. Das ist Musik für dich, Musik für dich, Musik für dich. Muss feurig sein wie junger wilder Wein und muss lachen und weinen und hangen und bangen wie ich. Das ist Musik für dich.